Im Alten und Neuen Testament hat er viele Namen. Luzifer, der schöne Morgenstern, Engel des Lichts. Beelzebub, der Oberste der Teufel. Fürst dieser Welt, Beherrscher dieser Erde. Der Gott dieser Welt, der ihren Sinn blendet. Vater der Lüge. Der Mörder von Anfang. Der Versucher. Der Verkläger. Der Feind des Menschensohnes. Der Widersacher der Christen. Der brüllende Löwe, der auf Beute ausgeht. Der große Drache, der die Gemeinde bekämpft. Die alte Schlange voll List und Tücke. Viele Eigenschaften werden dem Teufel zugeschrieben, die ihn charakterisieren. Vor allem tierische Züge. Klauen und Flügel, ein Drachen- oder Löwenkopf. Ein Pferdefuß. Ursprünglich im zottigen Boxfell, später in der eleganten Kleidung Mephistos. Enge Beinkleider, ein rotes Wams mit Mäntelchen, ein Federbarett. Oft ist er auch nur dicht behaart und wärmt sich am Fegefeuer, labt sich am Klagegesang der Verdammten und sucht neue Opfer. Manche nennen ihn auch den Bösen, den Gott sei bei uns. Viele Bibelstellen zeugen von der Verführungsmacht des Teufels. Die Schlange war listiger denn alle Tiere. Satan stand wider Israel und reizte David. Jesus musste vom Teufel versucht werden. Der Satan hat euer begehrt, euch zu sichten. Dass euch der Teufel nicht versuche. Des Teufels Strick. Hebe dich, Satan, von mir. Wollt ihr mir zum Satan werden?